1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Wieder ist es 1 Uhr und wir sind da und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute auch wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Mimi, stimmt das? Mimi. Mimi schweigt. Hallo? Ja, ist da Mimi? Hallo? Ja, hallo, Mimi? Ja. Ich glaube. Ja, genau. Hallo, Domian. Du hörst mich. Jetzt höre ich dich. Du hörst mich sehr gut. Ja, jetzt höre ich dich. Das ist super. Mimi ist wie alt? 54. Ja. Um was geht's dir, Mimi? Meine Mutter ist heute Abend gestorben. Wann ist sie gestorben? Genau. 6:45 etwa. Mhm. Um 19:03 hat sie mich noch angerufen. Ich wohne 4 Straßen weiter etwa. Hat sie mich angerufen, ich soll sofort kommen, es geht ihr nicht gut. Und dann bin ich sofort hingefahren und da hat sie gerade noch mit ihrem Arzt telefoniert und hat ihm erklärt, was sie hat. Was hatte sie? Sie hatte Schmerzen am Kinn, Schmerzen im Unterkiefer und am Hals. Und sie war ganz aufgedunsen im Gesicht. Und dann hat sie mir den Hörer gegeben und der Arzt konnte aber leider nicht kommen, weil er heute Abend in Basel auf irgendeinem Kongress war. Und während wir noch telefonierten, hat sie Krämpfe bekommen. Und ja, ich war ganz... Ich habe nur noch geschrien und habe ins Telefon geschrien, sie stirbt. Und habe dann aufgelegt und habe sofort 110 gewählt. Und wie weit wohnst du denn von deiner Mutter entfernt? Ja, also circa zum Laufen sind es 5 Minuten. Ich hatte aber ihr Auto, also ich war in einer Minute dort. Also du hast 110 gewählt und bist dann auch gleich hingefahren? Nee, da war ich schon bei ihr. Ach so, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich war schon bei ihr. Da hat sie gerade noch mit ihrem Arzt telefoniert und hat ihm erklärt, dass sie für Beschwerden hat. Mhm. Und dann habe ich irgendwann ins Telefon gebrüllt, sie stirbt, weil sie dann Krämpfe bekam. Mhm. Und dann habe ich 110 gewählt, als ich schon bei ihr war. Hatte sie eine Grunderkrankung? Nein, nichts. Also es ging ja eigentlich bis heute am Nachmittag gut. Ja. Und was war das jetzt? Was hatte sie einen Schlaganfall? Herzinfarkt. Herzinfarkt, ja. Dann hast du in den Hörer geschrien, sie stirbt. Ja. Und dann ist sie auch quasi vor dir verstorben. Ja, ich habe sie dann noch in die Seitenlage gebracht. Sie hat so nach Luft geschnappt und ist ganz blau angelaufen und ich wusste aber gar nicht, was ich tun sollte. Ich habe nur gedacht, hoffentlich erstickt sie nicht. Ja. Und deswegen habe ich sie dann in die Seitenlage gelegt und an ihr getätschelt und habe gesagt, jetzt wach doch auf, jetzt wart doch, der Arzt kommt gleich. Mhm. Aber da war sie schon tot. Wie lange dauert es dann, bis dann ein Arzt kam? Es hat 20 Minuten gedauert, aber das liegt daran, dass wir auf dem Dorf wohnen und der nächstgrößere Ort einfach 20 Minuten entfernt ist, mit dem Blaulicht. Ja. Deine Mutter wohnte alleine? Ja. Wie alt ist deine Mutter geworden, Mimi? 87. Ja. Diese 20 Minuten, bis dann der Arzt kam, du hast neben deiner toten Mutter gesessen oder gestanden. Wie hast du diese Zeit? Ich bin runter auf die Straße und habe immer wieder gehucht, ob der Notarztwagen kam. Und als ich bin zu meiner Mutter gefahren, da war gerade ein Freund von meinem Sohn da und der ist mit mir gefahren und hat mich Gott sei Dank unterstützt. Ich bin immer wieder runter und wieder raufgerannt. Ich war völlig durcheinander. als der Wagen dann kam und der Tod festgestellt wurde von deiner Mutter, wie ging es dann weiter? Ja, sie hat eine Patientenverfügung und die habe ich dann den Notarzt, er hatte mich noch auf die Seite genommen und hat gesagt, sie können noch probieren, sie wieder zu beleben, aber es wären schwerste Hirnschäden zu befürchten. Und ich habe dann gleich gesagt, also das hätte sie nie gewollt, mhm, und habe ihm die Patientenverfügung gezeigt und hat dann gesagt, ja, ist auch besser so. Sie wäre ein extrem Pflegefall gewesen, wäre sie nochmal zu sich gekommen. Mhm. Heißt das denn, dass sie da schon verstorben war, als der Notarzt, ja, kam? Man hätte... Ja. Unter anderen Umständen, wenn sie vielleicht jünger gewesen wäre, dann hätte man nochmal einen Wiederbelebungsversuch machen können. Das hat man jetzt in diesem Fall nicht gemacht, zu Recht auch, glaube ich. Ja, eben, weil es waren 20 Minuten, über 20 ja, Minuten ja, vergangen, ja, ja, wo quasi das Herz stillstand. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr schwierig. Mhm. Warum? Wie soll ich das beschreiben? Es war, ja, meine Mutter hat viel gelitten in ihrem Leben und ich hatte noch eine Schwester, die ist aber vor 18 Jahren gestorben. Mhm. Und da, das hat sie, glaube ich, ziemlich mitgenommen. Ja, und noch härter gemacht, als sie schon war. War sie dir gegenüber hart? Ja, oft. Also gab es kein, es war kein, leider, kein sehr inniges Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Nee, es gab auch gute Momente zwischen uns und da, die habe ich immer dabei gesehen, aber es war sehr schwierig. Hat sie dich denn als Kind gut behandelt? Da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Hast du keine Erinnerung mehr dran? Also wenn, dann habe ich nur schlechte Erinnerungen. Hm. Aber die hängen jetzt nicht unbedingt mit der Mutter, sondern auch mit Vater zusammen, hm, denke ich. Also ein schwieriges Leben mit der Mutter hattest du, kann man so sagen. Mhm. Ja, war schon oft schwierig. Und selbst jetzt im Alter, hast du gesagt, ist sie härter geworden und du warst ja nur ihr einziges übrig gebliebenes Kind. Ja. Da hätte man ja eigentlich meinen können, dass es vielleicht sogar noch inniger hätte werden sollen zwischen ihr und dir, aber das ist nicht der Fall. In einigen Momenten, in vielen Momenten schon, aber... In der Hauptsache nicht, leider. Du hast gesagt... Obwohl ich das immer herbeigesehnt habe, aber... Mhm. Also, da gab es nie wirkliche Zärtlichkeit und Mutterliebe, nein, kann man das so sagen? Nein. Nie? Nein. Mhm. Wenn man so ein Leben hinter sich hat mit der Mutter und eigentlich nie so ein richtig inniges Gefühl hatte, wie ist das dann jetzt, wo die Mutter verstorben ist? Bist du dennoch sehr traurig? Ich weiß, ich kann es noch gar nicht einordnen. Ich weiß nicht, ob ich noch unter Schock stehe, oder? Mhm. Wahrscheinlich, ja. Stehst du? Ich glaube schon, ja. Ich war ja völlig von Sinnen. Mhm. Wo ich ist... Ich glaube, das kommt. Wie schätzt du es ein? Wirst du sehr trauern um deine Mutter? Wenn du das überhaupt jetzt schon sagen kannst, wenn man das jetzt schon sagen kann. Ja, ich denke schon. Mhm. Ich denke, das kommt, wenn der Schock vergeht. Wo ist deine Mutter jetzt? Die ist in ihrem Haus. Ach, die ist noch in ihrem Haus? Ja. Ja, es ist so, dass sie verfügt hat, dass sie in die Pathologie kommt, mhm, zu wissenschaftlichen Zwecken. Mhm. Und da muss ich morgen früh anrufen, da habe ich heute niemanden mehr erreicht. Und das heißt, dass, wenn es dann abgeschlossen ist in diesem Institut, dass wir benachrichtigt werden, mein Sohn und ich. Und das kann natürlich dauern. Das, ja, klar. Das heißt, eine Beerdigung, eine Beerdigungszeremonie und in dem Sinne Abschied nehmen, das geht nicht. Doch, das gibt's schon. Eben, die rufen dann an und scheinbar gibt's speziell bei diesem Institut oder von diesem Institut einen Garten. Ja, aber das dauert lange, ehe das dann wahrscheicht. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich denke, ich frage das morgen mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hatte deine Mutter ein eigenes Haus? Ja. Ja, und in dem Haus liegt sie jetzt. Ja. Wirst du heute Nacht nochmal dorthin gehen? Nein. Wie lange warst du vorhin noch bei deiner dann toten Mutter, nachdem der Arzt weg war? Bis 10:45 ungefähr. Warst du alleine mit ihr? Nein. Nein, nein, mein Sohn war erst noch da und dann kam noch eine Freundin von mir. Ich musste noch warten auf einen diensthabenden Arzt, der dann nochmal diesen Totenschein ausstellen musste. Was war das für dich für ein Gefühl, in dem Haus deiner Mutter zu sein und die Mutter liegt tot im Bett? Ganz unwirklich. Nicht zu fassen. Aber auch verbunden mit Angst, also ich konnte gar nicht alleine zu ihr gehen. Also wenn du jetzt darüber gehen würdest oder sollen, hättest du Angst? Ja, könnte ich nicht. Wie wird das morgen früh dann sein? Da musst du ja noch mal rüber mit irgendjemandem. Da muss ich hin, ja. Aber da, mein Sohn kommt zum einen und eine ganz liebe Nachbarin, die rufe ich an, bevor ich hinfahre und die sie geht dann mit mir rein. Hast du heute schon geweint? Ja. Aber nicht viel. Ich bin völlig durcheinander, ich weiß überhaupt nicht. Das glaube ich. Das ist auch ein Schockzustand. Das ist ein absoluter Schock. Die Mutter ist 7. Entschuldigung. Die Mutter ist 7. Ich war ja jeden Mittag. Nee, bitte, sag du. Ich war ja jeden Mittag bei ihr. Wir hatten früher ein Antiquariat und das haben wir so ganz, ganz klein noch betrieben. Und ich habe dann immer alles gemacht im Büro und so weiter und bin jeden Tag zu ihr quasi. Habt ihr viel gestritten auch? Das war alles in Ordnung. Ja. Auch, ja, aber wir konnten auch gut miteinander reden. Gerade die letzte Zeit hatten wir gute Gespräche eigentlich. Ja, ich glaube auch, wenn man ein schwieriges Verhältnis vielleicht zu einem Elternteil hatte und wenn alles nicht so war, wie es sein sollte, es ist immerhin deine Mutter gewesen und sie ist jetzt tot. Und das ist natürlich ein ganz fundamentales Erlebnis, was du jetzt gehabt hast. Ja. Und da stehst du unter Schock, das ist mir völlig klar. Ja. Trotz aller Schwierigkeiten, die du mit deiner Mutter hattest, Mimi, es tut mir sehr leid, dass deine Mutter gestorben ist. Und ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Ja. Danke. Es werden sicher noch für dich schwierige Zeiten kommen, wenn du auch nochmal, es kommt die Trauer, dann kommt die Zeit, dass du das ganze Leben nochmal Revue passieren lässt, wie du dich verhalten hast, wie sie sich verhalten hat. Das werden noch schwierige Zeiten werden, die nächsten Monate, glaube ich. Ja. Ich auch. Ja. Ich wünsche dir dazu viel Kraft. Und ich danke dir. Ich biete dir sehr gerne jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Da ist noch ein bisschen mehr Zeit und dann könnt ihr vielleicht noch etwas ausführlicher reden. Möchtest du das? Ja, gerne. Gerne. Dann wird der Peter dich gleich anrufen. Ja, danke, Domian. Alles Gute von Herzen und viel Kraft für die nächste Zeit, Mimi. Ja, danke schön, Domian. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss, danke. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und hier ist Fabian. Fabian ist 17. Hallo Fabian. Hallo Domian. Fabian, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir darum, dass mein Vater mich zwischen Mitte und Ende November rausgeschmissen hat. Also auf die Straße geschmissen hat. Bist du Einzelkind? Ja. Und warum hat der Vater dich rausgeschmissen? Weil ich nie gewollt war. Weil du nie gewollt warst? Ja. Das heißt, du hast alles andere als eine schöne Kindheit und Jugend gehabt? Richtig. Wo bist du jetzt? Lebst du auf der Straße? Ja, im Moment bin ich bei einem guten Freund, weil ich halt mit dir mal sprechen wollte. Ach so, du bist jetzt mal nur bei einem Freund zum Telefonieren. Ansonsten bist du obdachlos? Genau. Und lebst auf der Straße? Ja. Seit November? Ja. Was sagt deine Mutter denn zu allem? Ja, die interessiert das eigentlich nicht wirklich. Also die hält sich immer schön raus und wenn sie dann mal was zu sagen hat, hält sie eigentlich nur zu meinem Vater. Du sagst, weil du nicht gewollt warst. Erklär das mal ein bisschen näher. Erzähl mal, was du weißt darüber. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mehr oder weniger ein Unfall war. Meine Mutter immer ein Kind haben wollte und mein Vater strikt dagegen war. und sie mich also eigentlich auch gar nicht hätte kriegen dürfen und sie es dann doch versucht haben und es dann auch geklappt hat und mein Vater ziemlich traurig war, dass ich gekommen bin. Sie hätte dich nicht kriegen dürfen? Wegen des Vaters oder warum? Aus gesundheitlichen Gründen. Ach so. Aber das heißt doch, dass deine Mutter dich gewollt hat, wie du gerade gesagt hast. Ja, meine Mutter wollte mich. Dann sollte man doch eigentlich meinen, dass deine Mutter dann auf deiner Seite steht. Nee, tut sie nicht. War das früher auch nicht so? Auch nicht. Wenn du an deine Kindheit, so die letzten Jahre zurückdenkst, was ist das? Was sind so die ersten Erinnerungen, die dir in den Kopf kommen? Die ersten Erinnerungen sind, dass ich von meinem Vater regelmäßig zusammengeschlagen worden bin und von ihm nie Liebe gekriegt habe. Das heißt, es gab Gewalt, viel ja. Gewalt. Ja. Von klein auf? Ja. Wie hat der Vater dich denn geschlagen? Mit den Fäusten ins Gesicht. Der hat mich getreten. Durch eine Glasscheibe hat er mich geschubst, so dass ich im Krankenhaus gelegen habe. Ich musste eine Woche auf der Intensivstation liegen. Was hast du, wie alt warst du da? Da war ich 14. Was hast du da im Krankenhaus gesagt? Ich habe denen gesagt, ich wäre die Treppe runtergefallen und gegen eine Schranktür aus Glas geknallt. Warum hast du denen nicht die Wahrheit gesagt? Weil ich Angst vor meinem Vater hatte. Hat er gedroht? Ja. Das ist ja sehr, sehr traurig, was du mir da erzählst. Ja. Und eine Frage noch, gibt es, welche guten Erinnerungen gibt es an deine Kindheit und frühe Jugend? Eigentlich so gut wie gar keine, außer wenn mein Vater arbeiten war. Dann hatte ich mal meine Ruhe. Also wenn du mit der Mutter alleine warst, dann ging es? Ja. Aber das hat sie dich denn zumindest mal in den Arm genommen und gestreichelt und was man so macht als Mutter? Ja. Das schon? Ja. Wie erklärst du dir, dass sie das jetzt zugelassen hat, dass du rausgeschmissen wurdest? Weil sie Angst vor meinem Vater hat. Wie war denn das früher so Weihnachten und Geburtstag? Grauenhaft. Wir haben uns jedes Jahr gestritten und selbst an Heiligabend hat mein Vater mir noch eine gelangt. Obwohl ich nie was gemacht habe. Im November ist das nochmal so richtig eskaliert? Ja. Was ist da genau vorgefallen? Ich bin aus dem Wohnzimmer, also mein Vater und ich hatten uns gestritten und ich sollte dann aus dem Wohnzimmer rausgehen, weil mein Vater sonst ganz explodiert wäre. Und weil ich aber mit ihm reden wollte und auch mit meiner Mutter reden wollte, bin ich dann nicht rausgegangen und er wollte mich dann die Kellertreppe runterschubsen. Und ich habe mich dann mit aller Gewalt fangen können, habe gegen die Tür gedrückt. Dabei habe ich ihm dann wohl das Handgelenk gebrochen. Und er ist dann schreiend in die Küche gegangen und hat eine Flasche geholt und hat mir damit auf den Kopf geschlagen und in die Rippen. Und dann? Dann ist er auf die Couch gegangen, hat meine Mutter gerufen und dann sind sie ins Krankenhaus gefahren und dann musste er operiert werden. Und ich stand dafür Ende Dezember vor Gericht, wegen schwerer Körperverletzung. Ach so, er hat dich dann angezeigt? Er hat mich angezeigt. Obwohl du ihn noch nie angezeigt hast vorher? Nein. Wie ist die Gerichtsverhandlung ausgegangen? Ich habe 300 Euro Strafe gekriegt. 300 ja. Euro? Du hast doch wahrscheinlich überhaupt kein Geld. Nee. Hast du denn vor Gericht dann mal die Wahrheit gesagt, wie es bei euch zu Hause zugegangen ist? Nicht wirklich, weil ich einfach Angst vor meinem Vater habe. Wie hast du es denn vor Gericht dann dargestellt? Ich habe gesagt, dass ich mich mit ihm gestritten habe und diskutiert habe und einfach auf ihn nicht gehört habe und die Tür einfach aufgedrückt habe. Das Gericht weiß also nicht den gesamten Hintergrund, den du mir gerade erzählt hast? Nein. Wahrscheinlich wäre das Urteil dann ganz anders ausgefallen. Wahrscheinlich, aber dann weiß ich auch genau, mein Vater hätte mich sofort zusammengeschlagen. Naja, im Gericht hat es... Ja? Weil er hat mir auch vor der Verhandlung noch gesagt, hoffentlich verknacken wir dich richtig, damit du endlich mal weißt, wie es ist, hinter schwedischen Gardinen zu sitzen. Was empfindest du für deinen Vater? Hass. Und für deine Mutter? Trauer und Liebe. Hm. Und sie tut mir einfach leid, dass sie unter meinem Vater leiden muss und ich nichts dagegen tun kann. Hm. Andererseits ist sie eine erwachsene Frau und sie könnte sich ja auch auflehnen. Sie traut sich aber nicht, weil sie einfach unheimlich Angst hat. Mhm. Aber sie könnte in ein Frauenhaus gehen zum Beispiel. Hätte sie längst mit dir machen können. Ja, sie sträubt sich einfach auch dagegen. Mhm. Und weil ich habe mal mit ihr darüber gesprochen und sie sagte mir, sie kann es auch finanziell nicht, weil sie dann völlig abrutschen würde. Mhm. Hast du einen Schulabschluss? Nein. Nein. Jetzt stehst du... Ja? Dadurch, dass ich jetzt das halbe Jahr auf der Straße gelebt habe, habe ich mir meine gesamte Zukunft und Schulabschluss alles versaut. Ach, du warst noch in der Schule voriges Jahr? Ja. In was für einer Schule? Auf der Förderschule. Ja. Und bist dann raus und jetzt ist gar nichts mehr? Richtig. Wie schlägst du dich denn jetzt so durchs Leben? Durch Schnorrerei. Hast du schon kriminelle Sachen gemacht? In Anführungsstrichen. Also Schnorrerei ist ja nur auch kriminell, aber ansonsten kleine Taschendiebstähle oder sowas noch nicht. Mach's nicht, Fabian, mach's nicht. Es ist alles schon ernst genug. Wenn du das machst, wird's noch schlimmer für dich. Ja, aber irgendwie muss ich überleben. Ja, ist mir schon klar. Aber ich bin ganz sicher, dass es da Wege und Mittel gibt, dass man dir helfen kann. Du bist erst 17 Jahre alt, du bist nicht mal volljährig. Da muss man nicht auf der Straße sein und obdachlos sein. Hast du denn von dir aus schon Kontakt zum Beispiel zum Jugendamt aufgenommen? Ja. Was sagen die? Und die haben mir ein schönes Schreiben geschickt, wo drin steht, dass sie mir nicht helfen können und mir nicht helfen wollen, da meine Eltern für mich zuständig sind. Also die weigern sich strikt, mir zu helfen. Ich habe kein Geld, ich kriege gar nichts. Mhm. Aber die wissen... Ich bin ganz alleine da. Verstehe. Wo haben die das Schreiben hingeschickt, wenn du obdachlos bist? Die haben das an meine Eltern geschickt und meine Mutter hat es mir per Mail zukommen lassen. Und wie kann man dir mailen, wenn du obdachlos bist? Weil ich eine Mailadresse habe und den Gulliver an den Rechner gehe ich einmal die Woche gucken. Ach so. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Jugendamt nicht die ganze Wahrheit und die ganzen Hintergründe weiß. Nicht alles, aber sie wissen, dass mein Vater mich und meine Mutter schlägt und geschlagen hat. Mhm. Und das interessiert die einfach nicht. Ja, also aufgrund der Geschichte, die du mir jetzt erzählt hast, kann es nicht sein, dass du keine Hilfe bekommst. Da werden wir uns jetzt gleich mal schlau machen im Hintergrund. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das heißt, unser Staat wäre dafür verantwortlich, wenn ein junger Mensch, so wie du, komplett unter die Räder kommst. Mhm. Jetzt möchte ich dir wirklich ins Gewissen noch reden für die Zeit, während es jetzt noch schwierig ist. Ich weiß nicht, wie schnell die Hilfe greift. Mhm. Das war schon alles schlimm und hart genug. Das sehe ich auch und das sehe ich auch ein. Aber bitte mach keine krummen Sachen. Wenn du jetzt krumme Sachen machst, hat dein Vater noch einen weiteren Triumph. Dann sagt er nämlich, ja, dass das so ein übler Kerl ist, das habe ich immer gewusst. Ja. Reiß dich Somit jetzt, hätte er gewonnen. Genau, da hätte er gewonnen. Reiß dich jetzt am Riemen, auch wenn es noch so hart ist. Mhm. Denn diesen Triumph darfst du ihm nicht gönnen. Klar, ne? Oder? Ja, sicher. Pass auf, Fabian. Ich habe mein heutiger Psychologe, der kennt sich sehr gut genau in diesen Sachen aus. Mhm. Das ist der Peter, der wird dich jetzt zurückrufen. Ja. Und dann kriegst du eine sehr kompetente Beratung und das musst du dann morgen alles angehen, was er dir gleich sagen wird. Alles klar. Und dann wünsche ich, dass es da einen neuen Schritt in ein neues Leben gibt. Hast du nicht manchmal auch totale Angst, unsere Zukunftsangst im Moment? An die Zukunft kann ich gar nicht denken, weil ich Tag für Tag ums eigene Überleben kämpfen muss, weil ich jeden Tag gucken muss, wie ich wo wann was zu essen kriege, weil es der reinste Kampf ist, reinste Überlebenskampf. Und wo schläfst du? Draußen. Wo draußen? Am Dom. In Köln? Ja. Ach. Mhm. Das ist gut, dass ich das weiß, dass du in Köln bist, weil dann kann mein Psychologe dich noch kompetenter und gezielter beraten, weil er natürlich auch aus Köln kommt. Da wissen wir dann noch besser Bescheid als in den anderen Städten, aber in anderen Städten wissen wir es auch. Gab es manchmal Momente schon, wo du auf dumme Gedanken gekommen bist? Also ich meine, dass du dir das Leben nehmen wolltest? Ich habe schon versucht. Und ich muss dazu sagen, leider Gottes war der Rettungswagen schneller als ich. Was hast du gemacht? Ich habe mir versucht, die Pulsadern durchzuschneiden. Fabian, ich finde das sehr, sehr gut, dass du angerufen hast. Das war ganz wichtig, glaube ich. Jetzt wird ab morgen das Jugendamt Köln, sage ich jetzt mal hier, das Jugendamt Köln, liebe Kollegen, ist jetzt aufgerufen, hier einen jungen Mann zu retten. Und das geht nicht an, dass hier gar nichts gemacht wird. So, Fabian, jetzt rufen wir dich gleich an. Das heißt, Peter ruft dich an, alles weitere im Hintergrund. Okay. Toi, toi, toi, toi, toi. Und ich würde mich so freuen, wenn wir in einem halben Jahr nochmal telefonieren können und du sagst mir, das und das und das ist geschehen. Ja? Können wir machen. Sehr gut. Danke, Dormian. Fabian, bitte auflegen und wir rufen gleich zurück. Alles klar. Viel, viel Glück wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50. 50, das Jugendamt Köln ist groß und ich hoffe, dass irgendein Mitarbeiter jetzt auch heute Abend hier zuhört und oder zusieht. Mein Psychologe wird die Wege einleiten und morgen wird sich irgendwie irgendwer bei euch melden und ich bitte wirklich tatkräftig dann etwas zu tun. So, jetzt möchte ich euch hinweisen auf unsere eBay-Aktion. Erzähl das ja jeden Abend mit immer größer werdendem Stolz. Für die, die es noch nicht wissen, wir sind umgezogen in ein neues Studio. Ihr seht das ja auch, das sieht alles ein bisschen anders aus. Und wir haben einen alten Moderationsstuhl zur Versteigerung freigegeben zugunsten eines guten Zweckes. Und dieser, wie ich finde, sehr gute Zweck ist das Dr. Mildred Scheel Haus an der Universitätsklinik Köln. Das ist die Palliativstation der Universitätsklinik. Also die Station, wo sehr schwer kranke, sterbende Menschen hinkommen und die dort optimal noch versorgt werden in ihrer letzten Lebensphase. Und ja, wir haben den Stuhl jetzt in eBay reingestellt und die Aktion läuft noch bis Ende nächster Woche. Und wir haben jetzt, ich muss mal gucken hier, wir sind sage und schreibe schon bei 10.850 Euro. Das ist wirklich für mich atemberaubend und für uns alle hier. Und wir freuen uns wie Bolle, dass das so gut läuft. Und vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen was drauf bis Ende nächster Woche. Und dann kann das Geld dann dem Mildred Scheel Haus übergeben werden, die das wirklich in einem sehr, sehr guten Sinne verwenden. Und die ganze Einrichtung ist ausgesprochen vorbildlich, kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Ich bin dem Mildred Scheel Haus sehr verbunden und weiß, dass dort sehr gute Arbeit geleistet wird. Also, wer mitmachen will, eBay, Stichwort Moderationsstuhl Domian, da kann man noch fleißig mitbieten. Und die Aktion läuft bis Ende nächster Woche. Wir freuen uns sehr. So, und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Anrufer. Und der nächste Anrufer heißt Markus und Markus ist 36. Hallo Markus. Hallo Domian, hier ist Markus. Markus, hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein sehr empfindliches Thema. Ich hatte meine sexuelle Fantasien. Vor 8 Jahren hat das angefangen. Und zwar, ja, mir fällt es auch etwas schwer darüber zu reden, aber es geht halt darum, normale Pornofilme, die haben mich irgendwann einfach nicht mehr gereizt. Normale Pornofilme? Ja, also ja. Es müsste schon eine Vergewaltigung mit im Porno mit drin sein. Also nachgestellte Szenen natürlich. und das hat immer mit den Jahren zugenommen. Es ist aber so, also wenn das jetzt in der Realität sowas passiert, bin ich natürlich strikt dagegen. Also ich selbst habe das auch nie gemacht und würde es auch niemals machen. Mhm. Und wenn ich das jetzt in den Medien irgendwie mitbekomme, eine Frau ist vergewaltigt worden, ekelt mich das schon sehr an. Okay, ich verstehe schon. Es gibt eine sexuelle Fantasie als das Spielform, die eine Vergewaltigung nachspielt und man das anziehen findet. Ein Fetisch ist das. Richtig, genau. Es hat aber mit den Jahren zugenommen und irgendwann war es halt auch enorm, wo ich dann auch mich selbst dann ja als krank betitelt habe, wo ich dachte, ja, normal ist das ja nicht. Habe auch einen Therapeuten aufgesucht. Das war auch für mich nicht einfach, mit dem Therapeuten darüber zu reden. Also was heißt denn, das hat zugenommen? Dass du nur noch Pornos gucken konntest, wo Vergewaltigungsszenen stattgefunden haben? Ja, fast nur als die normalen Pornos. Mittlerweile ist es so, dass ich, ja, bringt gar nichts. Also ich finde es langweilig. Ich finde normale Pornos absolut langweilig. Okay. Ja. Warum bist du dann zu einem Therapeuten gegangen? Weil mich das einfach quält. Das belastet mich. Oder hattest du Angst, dass das eventuell doch kippt und du eine Sehnsucht hast, das in real mal zu erleben? Das nicht, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall, das definitiv nicht. Ja, das definitiv nicht, das weiß ich, das ist so. Jedoch möchte ich halt einfach in der sexuellen Hinsicht, ja, wenn ich mir einen Porno ansehe oder so, ja, einen ganz normalen Porno ansehen, wie jeder Mann auch. Ja. So, dann warst du beim Therapeuten. Was hat der Therapeut gesagt und was hat er mit dir gemacht? Also er hat sich das erst angehört und er hat auch gesagt, nach ein paar Sitzungen, dass er da ein bisschen überfordert ist, dass er nicht der Richtige sei und ich soll mir doch einen Sexualtherapeuten suchen. Ja. Jedoch habe ich das dann nicht getan, aber ich würde es schon gerne machen. Aber wie lange liegt das jetzt zurück, dieses Therapeutengespräch? Gar nicht so lange. Das ist jetzt etwa 4-5 Monate her. Ach so. Ja. Das heißt, nach wie vor ist dieser Drang sehr groß für dich, dass du so etwas sehen möchtest im Porno? Genau, richtig. Und das hat sich im Nichts geändert. Genau. Hast du eine Freundin? Ich bin Single. 36, ne, habe ich gerade gesagt. Ja, genau. Ja, genau. Wie lange schon solo? Ja, etwa 5 Jahre. Und wie lange plagt dich dieser... Ja, 8 Jahre hast du gerade gesagt, ne? Vor 8 Jahren hat das etwa angefangen, genau. Das heißt, vor 8 Jahren, da warst du ja dann noch mit deiner Frau zusammen in der Zeit. Ja, genau. Hast du dieses... zumindest als Rollenspiel, auch in der Partnerschaft dann leben wollen? Nein, das nicht. Ich habe mich nicht getraut. Also es weiß auch niemand. Bis auf den Therapeuten, mit dem ich darüber gesprochen habe, habe ich das niemandem erzählt. Und natürlich jetzt dir. Sonst Freunde, Bekannte, Familie wissen das gar nicht. Das heißt, deine damalige Freundin hat das null mitbekommen? Genau. Hast du in Gedanken, wenn du mit ihr geschlafen hast, so diese Fantasie durchgespielt? Das könnte jetzt vielleicht eine Vergewaltigung sein? Ja, das habe ich, ja. Aber nur einen Gedanken. Ja, das habe ich schon verstanden jetzt, dass du das wirklich nur als Spiel siehst und das nicht als reale Option im Kopf hast. Nein, um Gottes Willen, nein. Also, aber ich sag dir mal, in der ganzen SM-Szene gibt es natürlich viele Leute, die solche Richtungen haben oder solche Ambitionen haben. Nee, das ist ein Unterschied. Also SM und also wenn ich jetzt zum Beispiel im Internet unter bei den Suchmaschinen einfach nur Rape oder diese Richtung was eingebe, und da gibt es ganz spezielle Foren auch, wo man da drauf stoßen kann, beziehungsweise ich bin nicht der Einzige, der auf sowas steht. Mhm. Ich habe mir auch schon Spielfilme besorgt, wo halt auch Vergewaltigungsszenen wo man zu sehen sind und die sind sogar ziemlich besser, weil die authentischer sind. Aber wie ist das, wenn du zum Beispiel von einer realen, wirklichen Vergewaltigung hörst oder in der Zeitung liest aus dem Leben? Taunt dich das dann auch an? Nein, das überhaupt nicht. Also im Gegenteil, das taunt mich richtig ab. Den Mann dürfte man mir nicht Okay, also ich frage es nur nochmal, also wir ziehen wirklich eine ganz, ganz klare Linie, dass du bist kein potenzieller Vergewaltiger. Nein. Überhaupt nicht. Das ist eine reine sexuelle Fantasie und ein Rollenspiel. Genau, um Gottes Willen. Also, kannst du mir erklären, also in diesem Rollenspiel oder wenn du es im Porno siehst, warum macht dich das so an? Ja, wenn ich das wüsste, das weiß ich leider nicht. Keine Idee, so ein bisschen so grob. Ja, gut, glaube ich, es ist halt, weil die Frau dann einfach wehrlos ist und der Mann das machen kann mit ihr, was er will. Ja, aber wie gesagt, das gibt es in diese Spielform, gibt es in allen Varianten in der SM-Szene wirklich. Also das ist nichts Besonderes. Aber in der SM-Szene ist es aber so, da gibt es ja immer einen Code, wo man abbrechen kann. Und jeder weiß von Anfang an, dass es ein Spiel ist. Genau. Und wenn ich mir zum Beispiel aber einen Spielfilm ansehe, einen Spielfilm, wo zum Beispiel eine Vergewaltigungsszene vorkommt, ist es ja so, dass es ja eigentlich ein Film, der einer Art Realität entsprechen sollte. Ja. Genau. Und da spielt dann mein Kopf mit. Also, was wäre denn, wenn du jetzt beispielsweise mit einer Frau zusammenkämst, die andersrum, es gibt ja auch, dass Frauen auch auf sowas stehen als Spielform oder als Rolle, die das mit dir durchspielen würde, als Rollenspiel, als sexuelles Rollenspiel. Wie wäre das für dich? Ich glaube, ich würde diesen Schritt bis, also jetzt zum heutigen Zeitpunkt nicht mitmachen. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren ist, aber ich will eigentlich ganz weg von, ja. Du wirst ganz weg davon. Das heißt, letztendlich belastet dich das, dich nervt es. Kann man sagen, dass alle Sexualität, alle sexuellen Gedanken, die du hast, sich nur um diese Sache drehen? Ja, es ist viel, ja, es ist enorm zugenommen. Das heißt, wenn du dich selbst befriedigst, hast du immer diese Gedanken im Kopf, immer? Fast immer. Fast immer. Wenn nicht, was denkst du dann? Dann einfach einen normalen, ja, heftigen Sex. Ja. Dann ist es ja eine ganz klare Ansage von dir. Du warst schon einmal beim Therapeuten, das heißt, das ist ja schon ein Zeichen, dass es dich sehr, sehr bedrückt und bedrängt. Ja, ziemlich, ja. Der hat gesagt, ich bin da kein Fachmann für, Sie müssen woanders hingehen. Dann musst du auch woanders hingehen. Dann musst du wirklich zum Spezialisten, zu einem Sexualtherapeuten gehen. Da gibt es gar keinen anderen Weg. Das ist richtig. Ich habe mir schwer getan, dem Therapeuten das zu erzählen. Ich habe es aber dann getan. Ich habe mich geöffnet und war offen und auch ehrlich. Mhm. Hast du jetzt auch? Ja, genau, das bin ich jetzt auch. Mhm. Ich habe aber gemerkt beim Therapeuten, so ein bisschen, er fand das schon abartig. Pass mal auf, ich will mal sagen, wenn das ein Therapeut überhaupt nur signalisiert, dass er das abartig findet, ist er wirklich ein schlechter Therapeut. Mhm. Und ich kann dir wirklich, ich glaube, ich hoffe, dir garantieren zu können, wenn du zu einem Sexualtherapeuten gehst, der nur mit allen Facetten der Sexualität bis hin zu den verrücktesten und perversesten Sachen trainiert ist, wird er sich ganz normal mit dir unterhalten und da brauchst du auch keine Sorge haben und keine Scham. Du hast auch keine Scham gehabt, es mir jetzt hier zu erzählen. Das ist richtig, ja. Ja, du hast recht, ja. Ja, ich muss es machen, ich weiß. Du musst es machen. Wir können dir gerne noch ein paar Tipps geben, wie du es am besten machst. Mhm, ja. Vielleicht ein paar Adressen in deiner Umgebung und wie man das angeht. Aber Markus, mach es. Deine Intuition hat es dir ja auch schon geraten, dich in therapeutische Behandlung zu begeben. Ja, richtig, ja. Weil ich das belastet mich halt sehr. Ne? Okay, dann muss man was machen. Wenn es einen belastet, dann muss man was machen. Genau. So, das war der erste Schritt, war der Therapeut, der hat sich ziemlich dämlich verhalten, finde ich, wenn das so war, wie du es gerade erzählt hast. Genau, der zweite Schritt war hier. Und der dritte ist, dass du dann wirklich zu einem Sexualtherapeuten gehst. Und wir rufen dich jetzt nochmal an und geben dir noch ein paar Infos an die Hand. Okay? Ja, danke. Vielen, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Markus, alles Gute. Danke. Tschüss, ciao. Bis dann, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreicht. Und ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer mit reinschreiben und bitte nicht zu ausführlich mailen. Und dann noch einen Satz in eigener Sache. Wir kriegen sehr viel Post. Und ich bitte euch wirklich um Verständnis, dass ich nicht auf jeden Brief und auf jede Post persönlich antworten kann. Das schaffen wir einfach nicht. Dann müsste der Tag 87 Stunden haben oder so. Wir schaffen es nicht. Es tut mir manchmal sehr leid, wenn ich das dann sehe. Und da müsste man eigentlich antworten, aber irgendwo ist so ein Limit und es ist nicht zu schaffen. Ich danke aber auch in diesem Zusammenhang sehr für euer Vertrauen, dass ihr dann halt mir auch solche Briefe schreibt. Aber ich schaff's einfach nicht. Und die Sendung ist ja dann auch noch jede Nacht hier. So, wir machen weiter mit der Sendung und freue mich, begrüßen zu können den Valentin 16. Hallo Valentin. Hallo Domian. Hi, um was geht's? Bei mir geht's um die Schiedsrichterei, um die Fußballschiedsrichterei. Oh, da bist du bei mir ja genau richtig. Bist du Schiedsrichter? Ich bin Schiedsrichter, genau. Ach. Schon seit 4 Jahren. Aber wahrscheinlich, wie nennt man das, Kreisjugend oder... Nee, bei mir geht's nicht in die Jugend. Ich bin schon, ich darf ja 6 Jahre ältere pfeifen. Ich bin schon Herrenschiedsrichter. Ach, das heißt Herrenschiedsrichter? Ja. Ja? So kann man's nennen. Aber das ist natürlich ein Hobby von dir. Ist ein Hobby, ja. Ich bin derzeit noch Schüler, mache jetzt gerade meinen Abschluss fertig. Und ja, ist eigentlich mein Hobby, was ich hauptsächlich betreibe. Ja. Was ist denn konkret der Anlass des Anrufes? Warum möchtest du über diese Thematik sprechen? Ich will den Leuten zeigen, dass man als Schiedsrichter nicht nur in Fußball weit kommen kann, sondern auch im beruflichen Leben bzw. im Alltag. weil die Schiedsrichterei gibt einem so viel mit, das man auch im Alltag verwenden kann, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein. Mhm. Ich habe selber gemerkt, bei mir, mein Selbstbewusstsein hat sich sowas von gesteigert durch die ganze Schiedsrichterei. Und Valentin, du weißt ja wahrscheinlich, ich bin kein großer Fußballmensch, aber ich soweit so viel weiß ich auch. Was ein Schiedsrichter macht. Und ich bewundere das manchmal. Ich kann es nur so bei den Großen, die großen Spiele pfeifen, sagen. Nicht bei den kleineren. Die sind ja, und du ja auch, einem ungeheuren Druck ausgesetzt. Da sind ja da sind die beiden Mannschaften und da sind die Fans vor allen Dingen. Ja, bloß das macht auch den Reiz aus. Du kannst immer mit diesem Druck umgehen und das irgendwann mal kannst es auch im Alltag anwenden. Das heißt, vielleicht von einer wichtigen Prüfung kannst du damit viel besser umgehen. Das glaube ich, Das ist wirklich, ich habe selber nicht geglaubt, wie lehrreich das ist, aber ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Ich bin jetzt auch relativ gut dabei und mir macht es einfach auch Spaß. Also es ist nicht nur das Selbstbewusstsein, das sich steigert, sondern auch die Fitness oder die Teamfähigkeit. Muss auch im Team arbeiten können. Und das ist. Was ist denn eigentlich deine Motivation? Die meisten Jungs wollen ja selbst auf dem Platz und selbst spielen. Warum hast du angefangen, Schiedsrichter zu sein? Ich war immer derjenige, der eigentlich geschaut hat, dass alles rechtens abgeht. Also ich war nicht der große Fußballspieler. Wenn ich gefoult habe, dann habe ich mich sofort entschuldigt und habe auch gesagt, dass es ein Foul war. Also ja. Ich bin derjenige, der so ein Rechtsfanatiker. Also ich habe auch einen Beruf im Rechtssystem, also in der Justiz angestrebt, wo ich jetzt ein bisschen weg, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht irgendwann ein Rechtsanwalt oder sowas? Ja, wenn es dann irgendwo hergibt, sicherlich. Ja. Aber wie ist das? Wir kriegen das ja immer wieder mit, auch bei den großen Spielen. Es gibt immer wieder schlimme Gewaltvorfälle. Wie ist das in deinem Bereich? Erlebst du das da auch? Ist das da vielleicht sogar noch schlimmer? In unteren Ligen ja, das muss ich sagen, ich wohne in einer Region, wo das nicht so verwaltet ist. Ich wohne in Bayern und da ist es jetzt ist nicht so das Thema, was dann wieder in Berlin oder zum Beispiel hört man es ja öfters mal, dass die Schiedsrichter zusammengeschlagen werden. Wir hatten sowas auch mal, also Trikot zerrissen oder andere Sachen. Ja, muss man da als Jugendlicher, vielleicht bist ja schon ein junger Mann, Schiedsrichter, da Angst mal wirklich um Leib und Leben vielleicht nicht, aber um Leib haben, wenn man rausgeht und aufgebrachte Fans sagen, hier du Idiot, du hast das und das falsch gemacht und hier ist kriegst du einen auf die Nuss? Da bin ich froh, dass es in meinem Bereich noch nicht so viele Fans gibt. Also ich sag mal 150 Zuschauer ist das Maximale. Okay, hat schon mal ein Spiel, da waren 400 dabei. Bloß bei solchen Spielen, wo du auch auf 150 aufwärts da sind, da gibt es einen sogenannten Ordnungsdienst und der achtet darauf. Also der ist da auch dafür verantwortlich. Und wenn der was falsch macht, dann gibt es auch irgendwie eine Strafe. Kann man sagen, dass es da auch ein regionale Unterschiede gibt? Du sagst, du bist in Bayern, dass es da geordneter zugeht als, weiß ich jetzt, in Nordrhein-Westfalen oder im Berliner Raum oder so? Kann man sagen. Bloß, ich bin nur in Bayern Schiedsrichter und weiß nicht, wie es in Berlin oder woanders ist. Deswegen kann ich schlecht beurteilen. So, jetzt sagst du, im Prinzip trainiert mich das enorm für mein Leben. Du hast schon gesagt, es macht mich selbstbewusster, es macht mich cooler vor Prüfungen. Was noch? Dass man zu einer Entscheidung steht und sie nicht mehr ändert. Das habe ich gemerkt bei anderen Situationen, wo ich dann gesagt habe, vielleicht hätte es auch besser anentscheiden können, aber die erste Entscheidung ist dann meist die richtige Entscheidung und das habe ich da auch gelernt. Mhm. Und was das zum Beispiel Stress, was mich auch gut weitergebracht hat, ist die Stressbeständigkeit. Mhm. Das heißt, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Und ja, klar, das musst kann du. Man nur durch Erfahrung lernen. Ja, also ja. Das hat man nicht sofort drin. Wie ist das? Wie du kannst das ja wahrscheinlich vergleichen. Wer ist bei den Mädels eher angesehen, die Spieler oder die Schiedsrichter? Das ist schwer zu sagen. Weil der Schiedsrichter ist ja eine Autoritätsperson, das kriegen die Mädels ja auch mit. Und die Fußballer können sowas wie Stars sein, auch schon im kleineren Bereich. Wie ist es bei dir? Ich pfeife an sich nicht so viele Mädchenspiele, deswegen weiß ich es nicht, weil ich bekomme so ein bisschen mit, dass das die Spieler eher angesehener sind. Also auch mal weg von Mädchenspielen, ich merk's auch, aber. Ich meine, das sind keine Mädchenspiele, sondern so draußen, so das vom Publikum her. Ja, das ist, das kann man schlecht sagen. Also ich habe jetzt auch mal die Erfahrung gemacht, dass das Mädchen drauf stehen. Ja, was ich relativ schön finde, weil es einfach was zeigt, was dass derjenige beständig ist, weil ja, das zeigt auch ein Schiedsrichter, wenn er im Vordergrund ist, dann ist er meistens nicht bescheiden und bodenbeständig sollte also, er schon bleiben. Ich kann es mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Mädel schon beeindruckt, wenn du hast ja die Sache in der Hand und du führst den Laden während des Spiels. Ja. Und das kann natürlich schon eine gute Ausstrahlung haben noch nach außen. Ja, Fallteam war mal ein ganz anderes Thema hier bei uns, finde ich nicht schlecht. Ja. Also interessant, weil so habe ich das noch nie gesehen, aber du hast völlig recht, das trainiert einen fürs Leben enorm. Und da wirst du wahrscheinlich viel schon rausziehen können für die nächste Zeit, je nachdem, welchen Berufsbereich du dann einschlägst. Vielleicht dann, wie du es gerade gesagt hast, in Richtung irgendwas Juristisches oder mit vielleicht sogar Jura genau. studieren. Ja. Valentin, okay. Schön, dass du angerufen hast. Schöne Grüße nach Bayern. Ja, danke schön. Mach weiter so, gell? Dankeschön. Yep. Tschüss, ciao. Ein junger Schiedsrichter hatten wir auch noch nie. Wen haben wir denn jetzt? Hier ist Markus und Markus ist 39. Hallo Markus. Ja, hallo Domian. Markus, um was geht's? Ja, ich habe zwei Frauen, bin doch unglücklich. Ja, also ich bin... Das ist so oft der Fall. Du hast zwei Frauen und bist unglücklich. Erzähl ja. mal ein bisschen mehr. Wie? Also ich bin jetzt im 8. Jahr verheiratet. Ja. Davon, ich sag mal, die letzten 4 Jahre eigentlich unglücklich. Mhm. Mit vielen Diskussionen und Streitigkeiten. Und hab vor 2,5 Jahren, 3 Jahren ein befreundetes Ehepaar wieder getroffen, mit dem wir uns stark befreundet haben. Der Mann ist dann zwischenzeitlich von der Freundin fremdgegangen, hat die Frau mit allem hängen lassen. Mhm. Ja, und dann bin ich als Freund eingesprungen, habe eigentlich also sie so wieder aufgebaut und war Tag und Nacht für sie da. Und daraus hat sich ergeben, dass ich gemerkt habe, dass diese Frau ja eigentlich netter ist wie meine Frau oder ja. aufmerksamer ist und auch meine Belange sieht. Eine Affäre. Hab dann eine Affäre begangen, ja. Seit 2 Jahren ungefähr. Seit 2,5 Jahren, ja. Mhm. Deine Frau und weiß nichts davon? Die weiß seit 2 Jahren Bescheid, ja. Ach, die weiß Bescheid seit 2 Jahren. Ja, und es ist so gewesen, dass sie eigentlich auch mit diesem befreundeten Ehepaar befreundet war und auch jetzt, wo sie weiß, seit 2 Jahren, hat sie immer noch eine gute Freundin von meiner Affäre. Wie, deine Frau ist eine gute Freundin von deiner Affäre? Ja. Was ist denn das? Was ist das denn für ein masochistischer Zug deiner Frau? Ja, es ist so, dass meine Frau vor 4, 5 Jahren im Internet jemand kennengelernt hat, weil sie vielleicht da schon mit mir unglücklich war und hat aber da keine Beziehung gestartet, aber war unglücklich und seit dem Punkt an war eigentlich ein Riss in so einer Beziehung. Ich habe auch. Ja, warte mal, aber sie hat nicht auch noch jemanden neben mir. Nein. Aber wie hält die das denn aus, dass die dann mit quasi mit deiner Affäre befreundet ist? Ja, ich sag mal so, sie lebt mit mir so, aber ich sag mal, soll ich sagen, gefühlskalt. Also wir gehen normal miteinander um. Habt ihr Kinder? Ja, 3 Stück. 3 Kinder? Ja. Das dritte Kind ist eigentlich auch schon in einer unglücklichen Ehe zur Welt gekommen. Bitte? Das dritte Kind ist auch eigentlich in einer unglücklichen Beziehung oder in einer unglücklichen Ehe schon zur Welt gekommen. Habt ihr jetzt überhaupt noch Sex? Nee, gar nicht mehr. Also es ist so, seit sie Bescheid weiß. 3 Kinder, kein ja. Sex. Frau ja. weiß Bescheid von der Affäre. Ja. Das ist aber ein merkwürdiges Leben, sag ich dir. Wie hältst du das denn aus? Das ist doch für dich auch eine ganz komische Situation. Das Problem ist einfach, dass ich in der neuen Beziehung viele Probleme aufgetan haben seitens der Affäre, dass sie Konflikte hatte durch ihre Trennung und durch ihre Kinder und ich da eigentlich ihr immer geholfen habe und auch ich sag mal so, ich übernehme jetzt gerade Verantwortung für meine Ehe, für meine Kinder und andererseits auch für das Leben meiner Affäre. Was sagt denn eine Affäre? Macht die Affäre dir nicht Druck und sagt dir, pass mal auf, jetzt entscheide dich mal, mach mal klar Tisch? Natürlich ist sie unglücklich. Zum Beispiel ist es so, ich fahre jeden Abend wieder nach Hause. Ich muss so erklären, für mich ist es so, mein Tag teilt sich durch 3 Zeiten. Tagsüber mache ich das so, dass ich meinen Pflichten nachkomme, meine Kinder zur Schule bringen, abholen, Kindergarten, Ogata, Fußballverein. Arbeitest du nicht? Ich bin leider arbeitslos. Ach so. Mhm. Und die ganzen Sachen erfülle. Meine Frau, wenn ich einkaufen muss, die kann Führerschein. Wir haben ein Auto, ich fahre die. Ich mache das alles. Und dann ist so, ab 17 Uhr ist das alles erledigt. Dann fahre ich zur Freundin. Und das weiß deine Frau, dass du immer zur Freundin fährst? Ja, genau, das weiß ich. Das ist ja krass. Und dann fahre ich dahin. Und dann ist so, dass vielleicht da noch Konflikte sind, wegen von der Affäre der Tochter oder sonst irgendwelche Probleme da auch tun. Und irgendwie ist es dann so, trotz, wenn ich dann da mal vielleicht eine Stunde vom Fernseher sitze, ist es so, dass ich trotzdem dann nicht so empfinde, dass es Zeit für mich bleibt. Mhm. Das heißt, wie lange bist du dann bei der Affäre? Also heute warst du, dass ich heute bis um 0 Uhr nach Hause gefahren. Um 9? Um 0 Uhr. Um 0 Uhr? 0 Uhr, ja. Und ja, während dieser Abendstunden, dann schlaft ihr auch miteinander, ab und zu. Ja, ja, klar. Dann ist sie unglücklich, weil ich von nach Hause fahre. Und ich muss dazu sagen... Was sagt denn deine Frau dazu? Ja, meine Frau sagt dazu eigentlich, also sie wäre natürlich schon glücklich, wenn ich den endgültigen Schritt machen würde und ausziehen würde. Ach, dann wäre deine Frau glücklich, wenn du den Schritt machen würdest? Ja, denke ich. Und warum machst du den Schritt nicht? Weil ich Angst habe. Vor was? Ja, ich muss, ja, dass ich da in was reinlaufe, ganz, wo ich, also ich muss dazu sagen, ich habe selbst noch 5 Geschwister, nur Ärger, mit Wohngruppe gewohnt, Kinderheim, habe auch schon eine Beziehung hinter mir, wo ich einen Sohn habe, der ist 18 Jahre, wo der ein Lebensjahr alt war, eine Trennung da war, und ich habe irgendwie immer nie dieses heile Familienleben gehabt. Ja, meine, ich hab hast du jetzt ja auch nicht? Nee, habe ich auch nicht. Wirst du auch nicht haben, wenn du da krampfhaft festhältst. Ja, ich finde das wirklich eine schwache Nummer, die du da abziehst. Ich verstehe nicht, dass deine Frau dich nicht rausschmeißt, dass sie die Kraft dazu nicht hat. Ja. Oder dass die andere Frau dich rausschmeißt. Die lassen dir viel zu viel Freiraum, finde ich. Du musst doch eine Haltung haben, Mensch. Du wuselst da überall irgendwie so ein bisschen rum. Ja. Ist nicht Fisch und nicht Fleisch, und dann hast du Angst, dass du vielleicht bei der Affäre nicht vielleicht so gut aufgehoben bist wie bei deiner Frau? Nee, das war nicht wahr, aber das ist, ich sag mal so, die Situation, wenn ich jetzt ganz alleine dastehen würde, wieder nicht die Verantwortung für die Kinder übernehmen zu können, diese Angst, die ist da. Natürlich ist es so, dass die Situation... Sprich mal ein bisschen deutlicher. Ja, ich sag, die Situation zwischen 2 Frauen ist ein Arsch, ist ganz klar. Und ich sag mal so, ich schlaf keine Nacht mehr, schlaf morgens ein vor Erschöpfung im Sitzen. So wie du das beschreibst, leiden alle Leute darunter. Ja, ist auch so. Die beiden Frauen leiden darunter, die Kinder, wie alt sind die Kinder von bis... 4, 7 und 8. Okay, die kriegen das auch schon mit. Die leiden darunter und du leidest auch darunter. Ja, klar. Also, wenn die Frauen schon nicht so viel Arsch in der Hose haben und entscheiden... Ja. Mensch, dann musst du es doch machen. Wenn deine Frau sogar sagt, wie du es gerade mir erzählt hast, oder wenn du meinst, dass sie darauf hofft, dass du gehst, Mensch, dann geh. Ja. Dann wirst du mit deiner Frau sicher auch eine gute Einigung finden, wie der Kontakt gut bestehen bleiben kann zu deinen Kindern. Ja, mit Sicherheit. Ja, so. Und dann wird die aufatmen, wenn dieses furchtbare Theater ein Ende hat. Ja. Und wenn du nicht sofort zu dieser Affäre ziehen willst, muss ich eine eigene Wohnung nehmen. Dann musst du eine eigene Wohnung nehmen. Erstmal eine kleine Wohnung. Würde ich dir sowieso raten. Ja. Wenn das irgendwie möglich ist für dich. Damit du erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommst und nicht von einem Nest ins andere springst. Ja. Weil den Gedanken hatte ich auch schon mal. Nur der, ich sag mal so, ich habe aus der Vergangenheit, ich war schon mal länger alleine und ich sag mal so, mit diesem Scheiß Hartz IV machst du auch keine Sprünge. Ja, ist klar. Ne? Und wenn ich jetzt dann wieder ganz alleine los anfange zu kämpfen, habe ich die Angst, dass ich wieder nichts auf der Reihe kriege. Ja, aber jetzt kriegst du im Moment auch nichts auf die Reihe. Nee, ist auch so. Das Problem ist auch so, dass ich ein bisschen, ich war die Affäre hat mir auch ein Stück weit geholfen, ist so, dass ich war mal schwer traumatabhängig gewesen durch Bandscheibenvorfälle, habe 7 Jahre Tramal genommen und habe dann in der Zeit, wo meine Frau da sich andersweitig umgeguckt hatte, mal einen kalten Entzug gemacht für Schmerzmittel und habe dadurch halt Panikattacken behalten. Das heißt, ich konnte nicht rausgehen, sonstige Sachen, nicht aus der Stadt rausfahren, weiter entfernt. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Nicht mehr so ganz so. Ich hatte also die Sachen, dass ich aus Lappach wieder raus kann oder aus der Stadt raus kann, weiter wegfahren kann, die sind schon klar, aber diese Verlustängste, also die Versagensängste, wieder nichts auf der Reihe bekommst zu haben. Ich werde jetzt 40. Markus, ich will dir sagen, du kriegst im Moment nichts auf die Reihe. Nee, ist so. In dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, fängst du an, wieder was auf die Reihe zu kriegen. Ja, vor allen Dingen, ich habe das Gefühl so, ich weiß nicht, eben so Worten von Zukunftsangst bei jeder Sendung. Ich weiß gar nicht mehr, wie noch. Ich meine, wahrscheinlich ist die Alternative, trotz nicht den finanziellen Möglichkeiten, eine eigene Wohnung zu nehmen. Ja. Weil ich sehe es so, ich schätze das selber ein, dass wenn alle schlafen, das heißt, ich war tagsüber bei meiner Familie, abends bei meiner Freundin, wenn alle schlafen, kommt die Zeit erst, wo ich an mich denken kann. Ja, Markus, wir sind uns einig, wir müssen gar nicht weiterreden. Ja. Die Linie ist völlig klar, was du machen musst. Ich kann dir gerne noch ein kurzes, oder auch ein Gespräch, nicht ein kurzes, ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, wegen deiner Panikattacken. Ja. Ja, möchtest du das? Ja, gerne. Ich hatte mal Therapeuten, aber das hat nicht hingehauen. Okay, dann rufen wir dich nochmal zurück. Ja. Was die grundsätzliche Sache anbelangt, sind wir uns einig, ne? Du? Ja, das geht so nicht, weil ich vor allen weh ist. Genau. So, du legst auf, Peter ruft dich an und ich wünsche alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Marlies 45. Hallo Marlies. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Marlies, guten Morgen. Um was geht's? Well, erstmal möchte ich sagen, dein Studio finde ich ganz große Klasse. Jetzt ist es besser geworden, ne? Wir sind ja noch in der Experimentierphase. Ja, aber ich merke es im Hintergrund immer die Farben wechseln. Ich finde es schön. Ja. Sieht richtig toll aus und für deine Sendung natürlich alles Gute, machst du richtig super. Dankeschön. Ein ganz besonderen Fan im Hintergrund ist noch meine Mom, die ist immer mit dabei. Grüße mal die Mama von dir. Das ist aber lieb, dankeschön. Ja, ich möchte sie ganz lieb grüßen, ja. Und zu meinem Thema heute ist, Magenverkleinerung. Das Magen... Ah. Jawohl. Du hast nötig. Ich meine, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich warte schon einen Moment. Wie? Ja. Also ich meine, du hast es nötig im Sinne von, es muss was passieren. Ja, also auf jeden Fall. Ich lasse mir jetzt einen Magenbypass legen. Sag mir mal, wie groß und wie schwer? Ja, man sagt es ungern, aber deswegen rufe ich ja eigentlich an. Ja, raus damit. Ja, ich bin 1,58 und wiege mit den Jahren jetzt schon 160 Kilo. Ach, da muss ein Magenband dran. Da muss ein Magenband dran. Es ist eigentlich nicht nur vom Essen, was man ja eigentlich immer wieder sagt. Es liegt natürlich vieles in meinem Leben zurück. Ja. Seit 24. Lebensjahr habe ich Asthma bronchiale, ganz toll. Mhm. Es kam natürlich viele Krankheiten außerdem mit dazu. Es ist auch die psychische Lage und dadurch hat man natürlich Essstörungen. Also, jetzt habe ich gerade nicht, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, ich habe es nicht verstanden. Hast du mir gesagt, wie lange du schon so schwer bist? Nee, also das habe ich nie gesagt. Dann sag's mal. Ja, die letzten Jahre habe ich erst zugenommen und zwar 30, 40 Kilo. Ach so. Ja, ja, ich bin schon immer mollig gewesen. Aber nicht so gravierend wie jetzt. Nein, auf keinen Fall. Mensch, 1,58 Meter und 160 Kilo, da bist du ja eine Kugel. Das kannst du wohl auch tun. Und das geht auch gar nicht mehr so weiter. Ich hatte keinen anderen Rat mehr gefunden. Ja. Eine gute Freundin gab mir diesen Flyer. Ich hatte erst überlegt und dann habe ich mir doch den Schritt gewagt und habe angerufen. Nun haben wir seit August immer diese Wege, Arzt hin, Arzt her, alles erledigt. Und wann soll das jetzt endgültig gemacht werden? Jetzt müssen wir wohl noch auf einen Termin warten. Alles haben wir soweit durch. Die Krankenkasse hat zugesagt. Das ist ganz normal, denke ich mal. Sehr gut. Wie sind die Chancen, auf wie viel Kilo kommst du runter? Also ich habe mir selbst ganz groß vorgenommen, mindestens 80 Kilo runterzunehmen. 80 Kilo runter? Ja, das schaffe ich auch, das weiß ich. Dann bist du bei 80 Kilo und das wäre dann ja wirklich ein riesengroßer Fortschritt, ne, gegenüber jetzt. Ja, ich möchte mir dazu auch 2 bis 3 Jahre Zeit nehmen. Aber du hast jetzt gesagt, da sind auch viele seelische und psychische und Krankheitsgründe, aber du futterst wahrscheinlich auch gerne, oder? Nein, eben nicht. Ich esse kein Süßes, ich esse abends keine Chips, gar nicht. Es ist einfach nur das unregelmäßige Essen. Aber den Tag über isst du dann schon viel oder sehr fettig oder kalorienreich? Nein, eben nicht. Ja, aber irgendwo musst du herkommen. Ja, genau. Das ist eben, weil man eben zu spät isst. Und weil man sich zu hoch noch Zucker spritzt und kommt alles noch mit dazu. Du spritzt dir Zucker? Nein, ich spritze mir nicht Zucker, sondern gegen den Zucker. Also spritzen muss ich mich auch. Ach so. Genau. Ja. Also das ist natürlich jetzt nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern es ist wirklich eine ganz klare gesundheitliche Geschichte, dass du runterkommen musst von den Funden. Ja, das ist wohl wahr. Wie ist denn das so? Hast du einen Partner? Ja, ich habe einen sehr guten Freund, der mich unterstützt. Einen Lebenslang, da bin ich schon dankbar für. Aber keinen Partner? Nein, einen Partner habe ich nicht. Wie lange schon nicht mehr? Oh, das ist schon einige Jahre her. Schämst du dich wegen deines Übergewichts? Nee, ich schäme mich nicht mehr. Das habe ich mir jetzt langsam abgewöhnt. Die Leute gucken sowieso. Mhm. Und ich meine, lachen tun sie auch sowieso, aber ich stehe halt dazu. Ja. Ich weiß, wenn ich von der gesundheitlichen Basis her nicht anders schaffe, muss ich es halt so machen. Ja, dann musst du so machen. Ja, und die Leute, ich meine, die werden immer lachen, solange wie man dick ist. Aber vielleicht klappt es dann mit der Liebe auch besser. Man weiß es nicht. Ja, das kann natürlich auch. Könnte sein. Du bist ja eine junge Frau von 45, da ist ja noch alles drin. Ja, ich habe auch einen ganz bestimmten Vorsatz, warum ich es eigentlich noch tue, außer damit ich länger leben kann. Ja, das wäre der, welchen Vorsatz ist das? Wieder zum dritten Mal, Oma. Ah. Und mit meinen Enkelkindern möchte ich wohl gerne noch Fahrrad fahren. Sehr gut. So, Marlies, die Sendung ist rum. Schön, dass du angerufen hast. Und ich wünsche toi, toi, toi und gutes Gelingen mit dem Magenband. Ich danke dir auch. Schöne Grüße. Also, tschüss. Ganz prima bis jetzt. Also, ciao, tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute in der Technik. Tobias Helbig. Morgen sind wir wieder da. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Unter der bekannten Telefonnummer oder Mail domian@wdr.de. Wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.